1. Die gesamte Gemeinschaft der Israeliten zog auf Befehl Jahwehs schrittweise aus der Wüste weiter und lagerte schließlich in Rephidim, wo jedoch kein Trinkwasser für das Volk verfügbar war. 2. Daraufhin stritt das Volk mit Mose und forderte ihn auf, beschaff uns Wasser zum Trinken. Mose entgegnet ihnen jedoch, warum streitet mit mir? Warum stellt Jahweh auf die Probe? 3. Da das Volk dort durstlit, beklagte sich bei Mose und fragte, wozuest du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Etwa damit wir, unser Kinder und unser Weiber durst sterben. 4. Mose rief daraufhin Jahweh Hilfen und sagt, was soll ich mit diesen Menschen tun? Es fällt nicht viel, und sie werden mich steinigen. 5. Jahweh antwortet Mose, geh dem Volk voraus und nimm einige der ältesten Israels mit, nimm auch deinen Stab, mit dem du den Nil geschlagen hast, in die Hand und geh. 6. Ich werde dort vor deinen Augen auf dem Felsen am Horeb stehen. Schlag dann auf den Felsen, damit Wasser herausströmt und die Menschen trinken können. Mose tat dies daraufhin in Anwesenheit der ältesten Israels. 7. Ernannte den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gestritten und Jahweh auf die Probe gestellt hatten, indem sie fragten, ist Jahweh wirklich unter uns oder nicht? 8. Danach nahörten sich die Amalekiter, die Israeliten in Rephidim anzugreifen. 9. Mose befahl Joshua, weil manna für uns aus und sie morgen aus, gegen die Amalekiter zu kämpfen, ich selbst werde mit dem Stab Gottes in der Hand auf dem Gipfel des Hügels stehen. 10. Joshua handelte, wie Mose ihm befohlen hat, und zog aus, die Amalekiter zu bekämpfen, Mose, Aaron und Hur stiegen jedoch auf den Gipfel des Hügels. 11. Immer wenn Mose sein Arm erhob, gewannen die Israeliten die Oberhand, ließ jedoch sein Arm sinken, so siegten die Amalekiter. 12. Als Moses Arm jedoch müde worden, nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn, worauf sich setzte. Aaron und Hur stutzten sein Arm, einer auf jeder Seite, so dass sein Arm bis zum Sonnenuntergang erhoben blieben. 13. Auf dies Weise besiegt Joshua die Amalekiter und hier vollständig. 14. Danach befahl Jahweh Mose, schreib dies zur Erinnerung in ein Buch und priegis Joshua ein, ich werde die Amalekiter vollständig vom Erdboden tilgen, so dass name verges sein word. 15. Mose errichtet daraufhin einen Altar und nannte ihn, Jahweh ist mein Banner. 16. Den Sprach, ein Hand ist am Banner Jahwehs, womit die Uige Feindschaft gegen Amalek bekraftigte.